Hören und verstehen. Was wird im Radio über Herrn Bayer gesagt? Der Landruf von Stapfen. Frauenmörder von 8-Jährigem gefasst. Wie die Polizei meldet, ist heute am frühen Abend der 37-Jährige Hans-Joachim B. aus Husum unter dem Verdacht verhaftet worden, seine Frau vergiftet zu haben. Wie Polizeiobermeister Truppel in einer Pressekonferenz mitteilte, hat der Mann vielleicht schon 2 oder 3 andere Frauen vergiftet. Die wichtigsten Indizien, die zur Verhaftung des Verdächtigen führten, sind von einem Schüler, dem 8-jährigen Hans-Georg Schnuttel, beschafft worden. Wir fragen, kann unsere Polizei nicht alleine einen Serienkiller finden? Müssen das unsere Kinder tun?